Immer wieder kannst du's hören, ihre Schreie laut im Wind, dass wir die bösen Nazis sind. Du brauchst nur recht zu denken, patriotisch kritisieren, dann fängt man an, dich zu schikanieren. Das, was viele denken, heute laut zu sagen, ist ein Wagnis und sie können es nicht ertragen. So hältst du lieber deine Fresse, lässt es über dich ergehen, in der Hoffnung, das alles zu überstehen. Leben und leben lassen, so steht's auf deiner Fahne. Liberalismus und die ganzen Phrasen. Lieber ewig schweigen, bevor das Rückgrat sich verbiegt, während eure Pseudo- und Scheißmoral längst in Scherben liegt. Längst in Scherben liegt. Während wir unser Wissen exportieren zu den Kommis dort nach China, Deutsche auf der Straße stehen, Metallingenieure, das Handwerk Spediteure, langsam vor die Hunde gehen. Vereine und Verbände, dieser ganze verlogene Scheiß, den ihr immer noch vertraut, stehen Hand in Hand mit den Managern ganz oben. Sie haben euch belogen. Leben und leben lassen, so steht's auf deiner Fahne. Liberalismus und die ganzen Phrasen. Lieber ewig schweigen, bevor das Rückgrat sich verbiegt, während eure Pseudo- und Scheißmoral. Leben und leben lassen, so steht's auf deiner Fahne. Liberalismus und die ganzen Phrasen. Lieber ewig schweigen, bevor das Rückgrat sich verbiegt, während eure Pseudo- und Scheißmoral längst in Scherben liegt. Leben und leben lassen, so steht's auf deiner Fahne. Liberalismus und die ganzen Phrasen. Lieber ewig schweigen, bevor das Rückgrat sich verbiegt, während eure Pseudo-Scheißmoral. Leben und leben lassen, so steht's auf deiner Fahne. Liberalismus und die ganzen Phrasen. Lieber ewig schweigen, bevor das Rückgrat sich verbiegt, während eure Pseudo-Scheißmoral, eure Pseudo-Scheißmoral. Leben und leben lassen, so steht's auf deiner Fahne. Liberalismus und die ganzen Phrasen. Lieber ewig schweigen, bevor das Rückgrat sich verbiegt, während eure Pseudo-Scheißmoral längst in Scherben.